ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ich habe halt mit Eisschnelllauf aufgehört. Ich habe 11 Jahre Leistungssport gemacht und habe das bewusst beendet, weil mir das zu einseitig war. Also halt nur diesen Sport zu haben. Und ich wollte halt immer noch was anderes, weil ich mich halt noch für Kunst und für meine Freunde interessiere und was die so machen, und habe halt immer nach links und rechts geguckt und habe dann halt geschaut, was es für Alternativen nach dem Abitur gibt. Und dadurch, dass ich 14 Jahre Abitur habe, habe ich mir halt gedacht, dass ich auf keinen Fall gleich danach studieren will, und habe halt geschaut, und ein Freund von mir hat halt dieses Projekt ins Leben gerufen, Pura Vida Skateboarding, und da habe ich mich halt schon immer für interessiert, und dann hat er halt irgendwann gesagt, dass es da halt einen Platz gibt von Weltwärts, und da bin ich dann gleich hin und wollte da unbedingt dabei sein, und jetzt bin ich dabei.